Eine Traumreise. Ist das nun eine Reise, von der man träumt oder die man im Traum unternimmt? In Arnold E. Otts folgendem Kriminalhörspiel ist es jedenfalls ein Mann namens Dahlbeck, der sich in einen Zug gesetzt hat, vielleicht um einen Albtraum loszuwerden. Der Titel: Dahlbecks Traumreise. Verzeihung, ist der Fensterplatz frei? Bitte sehr. Danke. Geben Sie mir Ihren Koffer. Ich mag das schon. Vielen Dank, ist nett von Ihnen. Fahren Sie auch bis Hamburg? Ja. Habe ich ja mal nette Gesellschaft. Wohnen Sie auch in Hamburg? Nein, ich muss da was erledigen. Mhm. Geschäftlich? Nein. Dann weiß ich weshalb. Ich sehe eine sehr attraktive, schlanke Blondine, tolle Figur, schöne Augen, hübsche lange Beine. Ja, die sehe ich auch genau gegenüber. Sie sind ja ein Charmeur. Was machen Sie denn nun wirklich in Hamburg? Da würden Sie nie drauf kommen. Sagen Sie das nicht. Ich bin Hellseherin. Das ist sehr originell. Ich erkenne die Zukunft eines Menschen und seine Vergangenheit. Da bin ich ein Profi. Sie sind also eine berufsmäßige Hexe. Geben Sie mir eine Chance. In der Bahn ist es natürlich nicht so günstig wie bei mir zu Hause. Versuchen wir es mal. Na schön. Wenn Sie Spaß dran haben. Ich bin Silvia Laguna. Wie heißen Sie denn? Thomas Dahlbeck. Sehen Sie mir in die Augen. Dann kommen Sie näher. Noch näher. Ja, so ist gut. Und jetzt denken Sie an das, was Sie in Hamburg vorhaben. Ganz fest. Ich sehe was. Sie wollen etwas herausbekommen. Etwas Interessantes. Sie wollen es wissen. Ich bin tief beeindruckt. Was machen Sie denn? Sie verstecken sich. Sie wollen nicht, dass ich dahinter komme. Ist es etwa geheim? Ja, Sie müssen auch mitmachen. Kommen Sie, Sie müssen Vertrauen haben. Öffnen Sie sich. Vielleicht kann ich Ihnen sogar helfen. Um was geht's denn? Es geht um Mord. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Lassen wir das lieber. Ich möchte nicht lästig sein. Nein, nein. Sie würden mir wirklich helfen? Sehr gern sogar. Ohne Honorar. Es gibt einen Traum, der mich verfolgt. Ich träume, dass ich jemanden ermordet habe. Und ein Unschuldiger wird dafür verurteilt. Lebenslänglich. Und weil ich das nicht ertrage, vergifte ich mich. Ich sterbe qualvoll. Ich schreie laut. Und dann wache ich auf. Schweißnass. Am ganzen Körper. Ja. Das ist mein Traum. Ja, vielleicht ist das mehr. Haben Sie sich schon mal mit Seelenwanderung beschäftigt? Mit der Wiedergeburt? Buddhismus meinen Sie oder Hinduismus? Ja, vielleicht ist das eine Spur aus Ihrem früheren Leben. Sie denken, ich war früher ein Mörder. Wer weiß, möglich ist alles. Mein Arzt hat mir geraten, nach Hamburg zu fahren, weil ich träume, dass der Mord in Hamburg passiert ist. Ich träume Einzelheiten. Der Ermordete heißt Edmund Langendorf. Er hat ein Juweliergeschäft am Neuen Wall. Mein Arzt meint, es könnte die beste Medizin für mich sein, die Wahrheit festzustellen. An Ort und Stelle. Und wie wollen Sie das machen? Ich habe eine telefonische Verabredung mit der Hamburger Mordkommission. Kriminalhauptkommissar Möller, morgen Vormittag, 10 Uhr. Zimmer 3. Nehmen Sie Platz, Herr Dahlbeck. Danke, Herr Möller. Ich bin telefonisch angemeldet, wegen einer Sache Langendorf. Ich weiß, eine sehr alte Geschichte, fast schon aus dem Kriminalmuseum. Mein Arzt hat gemeint... Ist mir schon klar, Sie machen so eine Art Traumreise. Die Wahrheit hilft oft am besten, sagt mein Arzt. Grüße dem Doktor von mir. Ich habe mich mal erkundigt. Ermittlungsakten gibt es keine mehr, aber Gerichtsakten mit einem rechtskräftigen Urteil aus dem Jahr 1961. Moment mal, soll das heißen... Am 13. Mai 1960 ist der Juwelier Edmund Langendorf in Hamburg in seinem Geschäft am Neuen Wall erstochen worden. Nachmittags. Kurz vor Geschäftsschluss. 3 Messerstiche in den Rücken. Raubmord. Das hat es also wirklich gegeben. Ist Ihnen damit gedient? Und wer war der Täter? Das ist ein kleines Problem. Datenschutz. Den Mann gibt's nämlich noch. Lebt in Hamburg. Na, ich habe mal mit ihm telefoniert und ihm ihre Geschichte erzählt. Begeistert war er nicht, aber Sie können mit ihm reden. Er heißt Lothar Karnitzky. 60 Jahre alt. Arbeitet als Möbeltischler. Das hat er im Knast gelernt. 20 Jahre hat er abgesessen. 1981 haben sie ihn entlassen. Im Gnadenwet. Seitdem lebt er allein. Seine Frau hat sich damals scheiden lassen und ist mit dem Baby von Hamburg weggezogen. Ich habe ihm seine Adresse und Telefonnummer hier irgendwo aufgeschrieben. Da. Besten Dank. Der Mann ist durch die lange Zeit im Knast immer noch ein bisschen verstört. Ja? Sie sollten vorsichtig mit ihm umgehen. Und wenn ich noch Fragen an Sie hätte? Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen. Danke. Also dann. Kennen Sie vielleicht zufällig eine Silvia Laguna? Ja, die hat gestern mit mir im Zug gesessen. Die Dame hat mich heute früh angerufen. Ausgerechnet wegen dieser Langendorf-Sache, ob die endgültig geklärt ist. Wenn die bloß halb so lieblich ist wie ihre Stimme heute Morgen. Gesagt habe ich ihr nichts. Arbeitet die vielleicht für eine Zeitung? Ach, die ist bloß neugierig. Ich habe ihr ein bisschen was erzählt. Naja, wenn man sich von Frankfurt bis Hamburg gegenüber sitzt, sie hat mir sogar ihre... Naja, also viel Glück auf ihrer Traumreise. Junger Mann. Sie wollen mir etwas mitteilen? Aber ich wüsste gar nicht, dass wir uns kennen, Frau Laguna. Das war doch Ihr Name, nicht wahr? Ich kenne manchmal Menschen, liebe Frau Langendorf, auch wenn ich sie nicht kenne. Ich fürchte, das ist mir zu hoch. Ich bin eine Cassandra. Oh. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Man nennt es oft das zweite Gesicht. Viele halten das für Humbug für Schwindel. Es ist zwecklos, darüber zu streiten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin Silvia Laguna. Ja. Das Schicksal hat mich zu Ihnen gerufen. Es gibt keine Erklärung dafür, aber es kann sein, dass Sie in Gefahr sind, Frau Langendorf. Ach, ich fühle mich eigentlich ganz sicher. Ich sehe einen Mann. Um ihn herum funkelt und blitzt es Gold und Edelsteine. Plötzlich, der Mann bricht zusammen. Er ist tot. Sie haben etwas mit diesem Mann zu tun, Frau Langendorf. Nun ja, mein Mann war Juwelier, er ist schon lange tot. Die Vergangenheit ist nahe. Alles wird wieder Gegenwart. Ich sehe noch einen anderen Mann. Einen jungen Mann. Sie wollen wissen, woher er kommt. Ich sage es Ihnen, aus Frankfurt. Kennen Sie einen jungen Mann aus Frankfurt? Nein. Ich hatte nur einen Telefonanruf. Von einem jungen Mann aus Frankfurt? Er hat mich um ein Gespräch gebeten. Das ist es. Alles taucht wieder auf. Man sucht den Mörder Ihres Mannes. Wer ist es? Wissen Sie es? Bitte, Frau Laguna, das ist alles längst geklärt, gerichtlich geklärt. Es gibt nicht den geringsten Grund, es wieder aufzurollen. Der junge Mann hat sich mit Ihnen verabredet. Ja, das ist wahr. Was wollen Sie ihm sagen? Gar nichts weiter. Ich mochte nur nicht unhöflich sein. Der junge Mann war sehr freundlich am Telefon. Wenn jemand sich so sehr für den Mord an Ihrem Mann interessiert, könnte das nicht gefährlich sein für den Mörder oder für seine Hintermänner? Gibt es Hintermänner? Unsinn! Der Mörder ist verurteilt worden. Hat er die Tat zugegeben? Sie brauchen ja nur die alten Zeitungen zu lesen. Die gibt es doch bestimmt noch. Es hat alles in der Zeitung gestanden damals. Ich kann nichts weiter sagen. Das wollen Sie überhaupt von mir? Ich brauche kein zweites Gesicht und keine Cassandra. Haben Sie vielleicht vor, mir eine Rechnung zu schicken? Ich möchte Ihnen nur helfen. Vertrauen Sie sich mir an, jetzt sofort. Vielleicht weiß ich einen Weg für Sie. Das betrifft mich alles längst nicht mehr. Bitte, Frau Laguna, lassen Sie mich in Ruhe. Und gehen Sie jetzt. Bitte. Wie Sie möchten. Aber ich lasse Ihnen meine Karte da. Sie können mich jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Leben Sie wohl, Frau Langendorf. Langendorf. Mutter hier. Tag, Mutter. Ich möchte dir was erzählen. Entschuldige, aber ich... Ich hatte einen Besuch, einen sehr merkwürdigen. Vielleicht geht er dich auch etwas an. Schließlich bist du meine einzige Tochter. Also ich sitze ganz ruhig am Fenster, stricke und höre Radio. Da läutet es. Bitte, Mutter. Jetzt hörst du mir zu. Es ging um den Tod deines Vaters. Du meinst den Mord an meinem Vater. Gut. genau wissen? Vor der Tür stand eine Frau, die ich nicht kenne. Sie hat gesagt, sie hätte mir etwas zu sagen, was mich interessieren würde. Darauf habe ich sie hereingebeten und sie hat mir... Ich hätte Sie gar nicht zu mir reinlassen sollen. Ihren Namen habe ich auch nicht richtig verstanden. Glauben Sie vielleicht, Sie können mir einen Staubsauger verkaufen? Herr Kanitzki... Ich kenne euch, Brüder, habe ja selbst mal Klinken geputzt. Herr Kanitzki, ich will Ihnen nichts verkaufen. Ich bin Thomas Dahlbeck. Herr Möller von der Kripo hat mir gesagt, ich könnte mit Ihnen reden. Möller? Ach so, ja. Wegen der alten Sache. Über 20 Jahre ist das nun her. Was ist denn das bloß mit Ihrem verrückten Albtraum? Sie sind verurteilt worden. Wegen Mordes. Ist das Urteil richtig? Na schön. Wenn der Kommissar Möller das meint. An dem Tag damals, da bin ich am Neuen Wall gewesen. Ich hab gesehen, wer einer aus dem Juwelierladen rausgerannt ist. Ist mir irgendwie komisch vorgekommen. Bin also rein. Piekfeiner Laden, Sie. Dass der Mann mausetot war, der da gelegen hat, das habe ich sofort gesehen. Ja, und da habe ich dann den ersten Fehler gemacht. Was denn? Um mich rum alles Gefunkel und Geglitzer und keiner da, bloß ein Toter. Da habe ich mir einfach die Taschen vollgestopft, ohne irgendwas zu denken. Verstehen Sie? Ruckzuck war ich schon wieder draußen und habe mich klammheimlich verdrückt. Klar? Ist klar, Herr Kanitzki. So was habe ich nicht gewusst, wohin damit. Das Zeug hat in meinen Fingern gebrannt wie Feuer. Ja, da habe ich den zweiten Fehler gemacht. Ich habe alles für 300 Mark verscherbelt am Bahnhof. Irgend Ganova hat es mir abgekauft. Und das war dann beim Gericht der wichtigste Zeuge, Harry Knolle. Den Namen vergesse ich nicht. Und dann gab es auch noch eine Frau, die hat mich gesehen, als ich aus dem Laden raus bin. Die hat mich wiedererkannt. Und außerdem habe ich noch einen dritten Fehler gemacht. Erzählen Sie weiter. Also... Als die Kripo mich das erste Mal vernommen hat, ja, da habe ich mir doch vor Bammel in die Hosen gemacht, ist doch klar, ne? Ich habe denen gesagt, ich bin gar nicht im Neuen Wall gewesen um die Zeit. Ich hätte zu Hause gesessen bei meiner Frau und dem Baby. Und meine Frau, naja, die hat das ja auch für mich ausgesagt, aber vor Gericht, da hat sie es nicht mehr durchgehalten. War ja auch gelogen, ne? Und da gab es dann zuletzt überhaupt nichts mehr zu retten. Lebenslänglich. Aber das wissen Sie ja. Und keiner kennt den wahren Täter? Doch. Ich. Sie kennen ihn? Also der Langendorf, ne? Der hat ein Verhältnis mit einer Angestellten gehabt. Und das hat auch nicht aufgehört, als sie sich verlobt hat. Die Angestellte, die lebt nicht mehr. Aber eine Freundin von ihr, der hat sie es mal erzählt. Bloß als Zeugin ist die eine Null. Ja, zuerst hat sie den Mund aufgerissen, aber als ich ihr erklärt habe, um was es geht, da hat sie abgeschaltet. Nee, mit sowas will sie nichts zu tun haben, das nun wieder nicht, und so genau weiß ich es auch gar nicht mehr. Naja, können wir vergessen. Aber was glauben Sie, wieso der Verlobte von der Angestellten sich vergiftet hat? 2 Tage, nachdem die mich verurteilt haben. Vergiftet? Das habe ich alles erst viel später rausgekriegt, als ich schon raus war aus dem Knast. Sie denken, der Verlobte von dieser Angestellten... Von wegen Raubmord. Kein Stück hat gefehlt, bloß die Sachen, die ich angesteckt habe. Muss wohl ein ziemlich verrückter Hund gewesen sein. Krankhaft eifersüchtig oder so. Der hat in der Zeitung gelesen, dass die mich verurteilt haben. Und das hat er nicht mehr verkraftet. Da hat's bei ihm ausgehackt. Da hat er sich vergiftet. Da haben Sie sich ganz schön angestrengt. Und was hat die Kripo dazu gesagt? Sie haben das doch bestimmt nicht die ganze Zeit nur für sich behalten. Klar, daher kenne ich ja den Möller. Der war ja auch sehr nett zu mir. Der hat sogar mit der Witwe von dem Langendorf telefoniert, ob sie vielleicht was gewusst hat. Ne? Aber die hat gepasst. Was soll einer da noch machen? Der Möller hat gesagt, kann ja sein, dass da was dran ist, aber leider gibt's keine Beweise und am besten soll ich die ganze Geschichte vergessen und mich freuen, dass ich wieder draußen bin, bla bla bla bla bla bla. Bitte sagen Sie mir noch, wie der Mann hieß, den Sie für den Täter halten. Herbert Waldmeier. Wie alt war er? Damals? Ja, ungefähr so wie Sie. 26. Ja. Bürohengst. Er hat eine Schwester, Stefanie Prinz, gibt. Hat sie mir kein Wort? Wollen Sie Ihre Adresse? Die habe ich. Ich schreibe sie Ihnen auf. Hier, Prinz. Da schnüffelt jemand in alten Geschichten herum. Sie haben versprochen, dass Sie den Mund halten. Wir möchten bitte, dass Sie das nicht vergessen. Haben Sie mich verstanden? Wie meinen Sie denn das? Wer sind Sie überhaupt? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Sie sollen sich nur an die Abmachung halten. Das ist besser für alle. Auch für Sie, Frau Prinz, geborene Waldmeier. Damit es keine Unannehmlichkeiten gibt. Hallo? Hallo? Was wollen Sie denn jetzt noch von mir? Hallo, so reden Sie doch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr Besuch überrascht mich. Woher wissen Sie überhaupt, wo ich wohne? Erstens bin ich Hellseherin und zweitens wurde mir auf unserer gemeinsamen Reise erzählt, dass du ein Zimmer in der Pension Adler bestellt hättest. Mag sein. Und was führen Sie im Schilde? Ihr Fall interessiert mich. Nehmen wir mal an, rein menschlich, in erster Linie. Und natürlich wegen der eventuellen Seelenwanderung. Immerhin sind Sie früher vielleicht mal ein Mörder gewesen. Ja, irgendwie fasziniert mich das. Hören Sie mal, ich bin für Sie ein wildfremder Mensch. Da steckt doch noch irgendwas dahinter. Naja, es gibt da schon noch einen zusätzlichen Grund. Aber den wollte ich ja eigentlich für mich behalten. Naja, dann... Ich habe da einen sehr guten Freund, der ist Zeitungsreporter. Oh, Nachtigall. Ihre Geschichte könnte doch ein prima Aufmacher sein. Ich sehe schon die Überschrift zum Beispiel, könnte man schreiben... Dann haben wir ja doch den richtigen Riecher gehabt. Malla? Jedenfalls wollen Sie mich jetzt wohl so richtig ausquetschen. Was für Ihren Aufmacher? Eine Hand wäscht die andere. Mein Freund sieht es genauso. Ich möchte Ihnen helfen, ehrlich. Wenn dabei eine hübsche Schlagzeile mit rausspringt, umso besser. So, meint Ihr Freund das? Und darf ich mal fragen, wie Sie sich Ihre Hilfe nun genau vorstellen? Ich werde eine spiritistische Sitzung veranstalten. Eine Geisterbeschwörung. Eine Geisterbeschwörung? Weil jeder hat seine Art von Hobby. Sie brauchen das doch nicht so tierisch ernst zu nehmen. Jedenfalls, ich kann sowas. Und es macht mir unheimlich Spaß. Unterschätzen Sie mich nicht. Ich werde mich hüten. Mein Freund hat mal in alten Zeitungen geblättert und sich ein bisschen informiert. Ich müsste Frau Langendorf dabei haben und ihre Tochter Helga und Herrn Kanitzki. Wenn ich Sie richtig verstehe, müssen die alle zu dieser sogenannten Sitzung zu Ihnen kommen und auch mitmachen. Wie wollen Sie das schaffen? Helga Langendorf ist Mitglied in einem spiritistischen Zirkel. Das hat mich ja erst auf diese Idee gebracht. Aber wenn ich der erzähle, dass ich eine mediale Verbindung zum Geist ihres toten Vaters habe, dann... Das traue ich Ihnen glatt zu. Und die anderen beiden? Also, wenn ich erst die Tochter habe, dann kriege ich ja auch die Mutter. Kanitzki müssen Sie übernehmen. Hm. Reden Sie mit dem. Der tut Ihnen doch bestimmt den Gefallen, wenn Sie ihm sagen, um was es geht. Und ich? Darf ich etwa auch dabei sein? Unbedingt. Wir brauchen ein Medium. Die Geisterstimme. Ich? Das ist nun wirklich zu viel verlangt. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll das laufen? Na, ich werde Ihnen alles ganz genau erklären, damit Sie ganz genau Bescheid wissen. Also, ja, ich erinnere mich an Sie, Herr Möller. Sie sind bei der Kriminalpolizei? Kriminalhauptkommissar. Wir haben miteinander telefoniert. Vor einigen Jahren. Es handelte sich um den Tod meines armen Mannes. Ist denn das immer noch nicht erledigt? Es tut mir leid, wenn Ihnen mein Besuch unangenehm ist, Frau Langendorf. Ich bin ja eigentlich auch nur zufällig an Ihrem Haus vorbeigekommen. Wissen Sie, neulich war ein junger Mann bei mir aus Frankfurt. Ja, der ist auch bei mir gewesen. Der Herr Dalbeck. Dalbeck, ja. Nicht wahr? Ich habe ihm leider nicht helfen können. Ich bin eben eine alte Frau und habe ein schrecklich schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich einfach an nichts erinnern. An absolut gar nichts. Kennen Sie eine Frau Prinz? Nein, wie kommen Sie darauf? Oder eine Frau Waldmeier? Ich kann mich weder an die eine noch an die andere erinnern. Es ist dieselbe Person. Ach ja, mit zwei verschiedenen Namen. Sagen Sie, haben Sie mich das nicht schon gefragt, als Sie mit mir telefoniert haben? Wie oft wollen Sie mich denn noch danach fragen? Ich denke, Ihre Antwort genügt mir, Frau Langendorf. Sagen Sie, sind Sie eigentlich in ärztlicher Behandlung? Wieso? Wegen Ihres schlechten Gedächtnisses. So alt sind Sie doch noch gar nicht. Um die 60, nicht wahr? Ich bin durchaus Herr meiner Sinne, wenn Sie das meinen. Das alles liegt nun über 20 Jahre zurück. Ich habe versucht zu vergessen. Und heute kann ich nur sagen, glücklicherweise ist es mir gelungen. Herr Dahlbeck, von mir aus können Sie mich besuchen, so oft Sie wollen, aber ich habe alles ausgepackt. Mehr ist nicht drin. Diesmal möchte ich etwas auspacken, Herr Kanitzki. Diese Geschichte mit meinem Traum, Sie wissen ja... Ja, ich habe drüber nachgedacht. Also wenn das wirklich so wäre, also wenn Sie vorher schon mal gelebt hätten in einem anderen Leben und da hätten Sie den Langendorf umgebracht. Ja, hören Sie mal, da müssten Sie ja der Herbert Waldmeier gewesen sein. Das ist auf jeden Fall logisch. Finden Sie das nicht ein bisschen reichlich mit Sugar? Ich kann Sie gut verstehen. Wissen Sie, ich habe auch noch mal gründlich nachgedacht. Vielleicht ist es besser, wenn ich Ihnen einiges erkläre. Herr Möller, der von der Mordkommission, der hat mir erzählt, dass Ihre Frau, die hat sich doch damals von Ihnen scheiden lassen und ist dann mit dem Kind nach Frankfurt gezogen. Er hat sich nie mehr um mich gekümmert. Ihr Sohn war damals noch ein Baby. Ich habe schon vergessen, wie der heißt. Thomas Kanitzki, er lebt in Frankfurt und arbeitet in einer Bank. Wir sind Arbeitskollegen. Wir haben uns angefreundet. Wir sehen uns jeden Tag. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Seine Mutter hat immer gesagt, dein Vater ist tot. Sie hat eben nicht gewollt, dass er einen Mörder zum Vater hat, der lebenslänglich hinter Gittern sitzt. Aber dann, im vorigen Jahr, da hat sie ihm die Wahrheit erzählt. Oder das, was sie dafür hielt. Jedenfalls, dass Sie, Herr Kanitzki, wegen Mordes verurteilt worden sind. Für Ihren Sohn war das natürlich ein Schock. Es hat in ihm gearbeitet. Einerseits hätte er seinen Vater sehr gerne kennengelernt. Andererseits? Er hat Angst davor gehabt. Verstehen Sie das nicht? Was soll ich da schon sagen? Er musste sich mit jemandem darüber aussprechen. Und das war dann ich. Ich habe mir das alles durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, dass ich nach Hamburg fahre und unter irgendeinem Vorwand versuche, mit Ihnen zu sprechen. So viel wie möglich rauszukriegen. Über Sie und diesen Mord. Ja. Und da ist mir diese Idee mit dem Traum gekommen. Und das war dann der Vorwand. Sie haben mich ganz schön reingelegt. Tut mir leid, Herr Kanitzki. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wissen Sie, was Ihr Sohn mal zu mir gesagt hat? Wenn es zwischen meinem Vater und mir noch eine Brücke gibt, dann nur die ganze Wahrheit. Ich weiß nicht, muss ich erst mal drüber schlafen. Ich habe mich längst daran gewöhnt, dass ich keinen Sohn mehr habe. Silvia Laguna, kennen Sie die? Nee. Die hat sich was ausgedacht, wie man in den Mordfall Langendorf vielleicht etwas mehr Licht bringen könnte. Es ist nicht ganz so einfach zu erklären, lassen Sie es mich mal versuchen. Sie sollen dabei nämlich mitmachen. Wir gehen alle zu ihr hin und dann wird sie einen Tisch aufbauen und wir sitzen alle außen rum und halten uns an den Händen. Guten Tag, Herr Möller. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich bin Stefanie Prinz, geborene Waldmeier. Bitte, Frau Prinz, bitte nehmen Sie Platz. Es ist wegen dieser alten Geschichte. Sie haben schon mal mit mir gesprochen, ungefähr vor 3 Jahren. War das nicht in der Sache Langendorf? Ja, die... Richtig. Jemand hat mir mal Ihren Namen genannt. Das hing mit Ihrem Bruder zusammen. Aber Sie sagten mir, der Tod Ihres Bruders hätte mit dem Mordfall Langendorf nichts zu tun. Man hat mich bezahlt. 10.000 Mark. Eine Menge Geld 1960, für mich jedenfalls. Bezahlt? Wofür? Ich möchte das endlich in Ordnung bringen. Man setzt mich unter Druck. Sie müssen mir versprechen, dass mein Name und mein Besuch bei Ihnen geheim bleiben. Einverstanden. Die Verlobte meines Bruders Herbert... Sie war bei dem Juwelier Langendorf angestellt. Sie ist früh gestorben. Mein Bruder hat durch irgendeinen Zufall erfahren, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Chef hatte. Und dass das auch immer noch so weiterging. Herbert, er war ein so sensibler Mensch, kontaktscheu und labil. Und Waltraud war sein erstes Mädchen, seine einzige große Liebe. Die Verlobung ging natürlich sofort in die Brüche. Es war für meinen Bruder ein Weltuntergang. Er hat sich nur noch in seinem möblierten Zimmer verkrochen und wollte niemanden sehen. Nur ich durfte ihn besuchen. Aber reden konnte ich auch nicht mit ihm. Im Mai 1960 hat mich Frau Langendorf besucht. Frau Langendorf? Das muss am 15. Mai gewesen sein. Sie wissen das so genau? Am 15. Mai 1960 habe ich 10.000 Mark auf ein neues Postsparbuch eingezahlt. Ich habe es Ihnen mitgebracht. Es enthält nur diese eine Einzahlung. 10.000. 15.05.1960. Am 13.05. ist Herr Langendorf ermordet worden. Ich weiß nicht, ob mein Bruder das überhaupt noch erfahren hat. Er hat ja mit keinem gesprochen. Ich habe es ihm auch gar nicht erst erzählt. Und ich glaube auch nicht, dass er noch irgendeine Zeitung angefasst hat. Er war ja total apathisch. Was wollte Frau Langendorf? Sie wusste, dass ihr Mann ein Verhältnis mit der Verlobten meines Bruders gehabt hatte und dass die Verlobung deswegen in die Brüche gegangen war. Sie wollte verhindern, dass diese Sache nach dem Mord an ihrem Mann an die große Glocke gehängt würde. Das würde den guten Namen der Familie öffentlich beschmutzen, hat sie gemeint. Und das war ihr 10.000 Mark wert? Ja, für mich und für meinen Bruder. Ich wusste, dass mein Bruder sowieso nie darüber reden würde. Und ich hätte ihm die Hälfte von dem Geld abgegeben, später, wenn es ihm besser gegangen wäre. Im Februar 1961 hat er sich vergiftet. Der Kummer war zu groß für ihn. Ich habe es immer noch nicht versucht. Frau Laguna, man sieht ja kaum etwas bei diesem Dämmerlicht. Das gehört nun mal dazu. Wenn ich bekannt machen darf, das ist Herr Dahlbeck, Frau Ruth Langendorf, Guten Ihre Abend. Tochter, Frau Helga Langendorf. Dahlbeck. Oder kennen Sie sich? Allerdings, Nein. Ich kenne Herrn Dahlbeck. Es ist eine Freude für mich, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich danke Ihnen dafür. Meine Tochter hat mich überredet. Sonst wäre ich niemals hierher gekommen, zu diesem Hokuspokus. Wir setzen uns jetzt alle vier an diesen runden Tisch, bitte sehr. Ich hätte gern noch Herrn Kanitzki dabei gehabt. Leider hat er meine Einladung nicht angenommen, aber es geht sicher auch ohne ihn. Eine Frage. Was ist hinter dem grünen Vorhang? Das will ich Ihnen sehr gern erklären. Verstorbene Menschen sind ja als Geistwesen fast immer unsichtbar. Und trotzdem haben sie eine Scheu, vor die Augen Lebender zu treten. Da klingt doch was. Bitte, Mutter. Dort hinter dem Vorhang, da fühlen sie sich geschützt. Und wenn wir Glück haben, sprechen sie zu uns. Noch etwas. Die Verbindung zu einem Verstorbenen können wir bekanntlich am besten durch ein Medium herstellen. Durch einen Mensch mit medialen Fähigkeiten. Herr Dahlbeck hat diese Fähigkeiten. Er ist unser Medium. Sollte es uns gelingen, eine Verbindung herzustellen, dann wird der Verstorbene deshalb wahrscheinlich auch durch Herrn Dahlbeck zu uns sprechen, falls er zu uns spricht. Da klingt doch was. So. Wir legen jetzt unsere Hände auf den Tisch. Jeder von uns legt seine rechte Hand auf die linke Hand seines rechten Nachbarn. Ja, gut so. Wir bilden einen magischen Ring. Wir schließen unsere Augen. Es ist ganz dunkel. Wir sehen nichts. Aber umso deutlicher fühlen wir uns. Wir werden immer mehr zu Gefühl. Dieses Gefühl in uns wird immer stärker, immer empfindsamer. Wir sind wie eine Antenne, die jede feine Schwingung aufnimmt. Es gibt eine seltsame Vibration in diesem Raum. Wir fühlen sie immer deutlicher. Ich nicht. Unter unseren Händen beginnt der Tisch zu vibrieren. So stark ist diese Schwingung. Und jetzt denken wir alle zugleich ganz fest an Edmund Langendorf. Er ist in unserer Nähe. Wir fühlen deine Nähe, Edmund Langendorf. Komm in unsere Mitte. Erschließe dich uns. Wir sind bereit für dich. Du kannst zu uns sprechen. Wir fragen dich. Wie lautet der Name deines Mörders? Sprich zu uns. Jetzt. Der Name meines Mörders. Sprich weiter. Der Name meines Mörders lautet nicht Kanitzki. Nicht Kanitzki. Ich hab's gewusst. Mutter. Frau Langendorf, bitte. Mutter. Ruhe. Sprich weiter. Wenn einer von euch meinen Mörder kennt, dann muss er jetzt sprechen. Ich, Edmund Langendorf, Nein, will ich mache es diesen so. Humbug nicht mehr länger mit. Das ist ja verrückt. Sag jetzt die Wahrheit, Mutter. Hast du ihn umgebracht? Blödsinn. Außer Eifersucht. Wir machen weiter. Wir tun so, als ob keiner da ist. Ich würde sehr gern mal hinter den grünen Vorhang gucken. Da klimmt doch was. Da ist nichts weiter als ein Tonbandgerät. Scheiße. Inzwischen alles verdorben. Nach Sie wünschen. Guten Tag. Möller, Kriminalhauptkommissar. Oh, Sie? Frau Lieselotte Kutsch. Sind Sie das? Ja, Silvia Laguna. Ja, ich weiß, Ihr Künstlername. Ich habe gehört, bei Ihnen könnte ich vielleicht Herrn Dahlbeck treffen. Bitte sehr. Kommen Sie rein, Herr Müller. Ich habe Herrn Dahlbeck etwas Interessantes mitzuteilen. Es sind inzwischen Dinge vorgefallen, die gut sind. Und dann war auf einmal Kriminalhauptkommissar Möller da. Er hat kurz und knapp verkündet, der Fall Langdorf ist endgültig geklärt. Das Urteil des Gerichts ist also richtig gewesen. Herr Kanitzki hat ein Geständnis abgelegt. Vielleicht kann das keiner verstehen. Und jetzt ist die Zeit so kurz. Der Zug fährt gleich ab. Ich habe es eben nicht wahrhaben wollen, dass ich Mörder bin. Ich habe einfach die Augen dafür zugemacht. Mit Gewalt. Aber jetzt... Eingang 13, bitte einsteigen. Türen schließen, selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Was mein Sohn mir gesagt hat, das ist mir die ganze Zeit im Kopf rumgegangen. Wenn es noch eine Brücke gibt zwischen ihm und mir, dann nur die Wahrheit. Ich danke dir. Gute Reise. Dahlbecks Traumreise. Als Krimi vor Mitternacht brachten wir Dahlbecks Traumreise, ein Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. In einer Produktion von Radio Bremen sprachen unter der Regie von Gottfried von Einem Klaus-Peter Grab, Sabine Postel, Werner Eichhorn, Ilse Künkele, Ingeborg Kallweit, Christa Jacobs, Hans Heckermann und Simen Rühhag.